D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Na, habt ihr dieses Geräusch erkannt? Eigentlich ganz einfach, das ist ein Reißverschluss. Und damit, mit diesem Geräusch, begrüße ich euch bei Eine Stunde Netzbasteln am 11. Februar 2014. Mein Name ist Moritz Metz und heute geht es eben genau um diese Dinge, die dieses Geräusch machen und die ganz schön praktisch sind. Reißverschlüsse, die sind zumindest so lange praktisch, wie man sie ganz normal verwenden kann, so wie sie gehören. Irgendwann gehen sie aber immer gerne kaputt, diese Reißverschlüsse, und dann werden sie eher vom Segen zum Fluch. Dann werden sie richtig schlimm und nerven total. Dann ist es zum Beispiel so wie bei meinem Geldbeutel, der nicht mehr richtig schließt. Dann ist es so wie bei meiner Jacke, die ich gerade nur über den Kopf anziehen kann. Dann nervt es einfach nur noch und man kann mit dem Reißverschluss fast nichts mehr anfangen. Aber es gibt Hilfe, Reißverschlüsse kann man relativ gut reparieren, und darum geht es heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Heute die Reißverschlussreparatur-Sonderausgabe mit meinem kompetenten Studiogast Resi. Hallo Resi. Hallo Moritz. Du bist im Netzbastel-Kompetenzteam, du bist eigentlich Schneiderin und gelernte Werklehrerin auch genau. noch. Genau. Aber du hast auch noch nie Reißverschlüsse repariert. Naja, doch, manchmal schon. Ich versuche mich immer vor dem Gang zum Schneider zu bewahren, weil eigentlich kann ich das ja auch ganz gut selber, einen Reißverschluss neu einzusetzen, aber manchmal kann man ihn ja auch noch anderweitig retten. Man kann ihn anderweitig retten, ja. Und das machen wir heute in dieser Stunde. Viel Spaß, bis gleich. Eine Stunde Netzbasteln, die Bastel-, DIY- und Maker-Szene-Sendung bei D-Radio Wissen jeden zweiten Mittwochabend, also heute wieder. Mein Name ist Moritz Metz und zu Gast ist heute Theresa Springer. Hallo nochmal. Hallo. Wir wollen heute Reißverschlüsse reparieren. Das ist eine Alliteration und das ist eine ziemlich nervige Aufgabe, aber noch viel nerviger sind eben Reißverschlüsse, die nicht richtig funktionieren. Diese Teile sind ja wirklich sehr praktisch, aber wenn sie dann nicht mehr funktionieren, dann kann man darüber nur noch fluchen. Hier ist ein funktionierender in unserem Bastelmikrofon im Radiobüro in Berlin-Neukölln. Aber wir haben auch einige nicht so ganz gut funktionierende Reißverschlüsse dabei. Zum Beispiel diesen hier, dem hört man es nicht an. Das ist einer, da fehlt einfach nur dieser kleine Griff, Resi. Das ist einfach zu machen, oder? Das ist einfach zu machen. Da kann man verschiedene Sachen einfach anbauen, dann funktioniert er wieder richtig. Genau, reden wir vielleicht erstmal kurz insgesamt über Reißverschlüsse. Die sind ja wirklich so ein total normaler Alltagsgegenstand, die Wikipedia. Bei einer Stunde Netzbasteln beziehen wir nämlich unser ganzes Wissen aus dem Internet. Du hast ja auch selber noch nicht so richtig einen Reißverschluss repariert, aber wir wollen heute eben eine Sendung machen, wo wir uns das selber, während wir die Sendung machen, aus dem Internet beibringen und beweisen, dass es geht oder eben oder nicht so richtig. Wir werden so mal sehen. Geht. Die Skills haben wir auf jeden Fall einigermaßen und wir haben auch verschiedenes Werkzeug, Zangen. Reißverschluss-Reparatur-Starter-Kits haben wir auch mit genau. ganz vielen Schiebern. Dann Garn, Anleitungen, eine Nadeln, Büroklammern. Büroklammern und eben auf dem Sessel hier nebenan so allerhand Patienten, defekte Reißverschlüsse, die wir reparieren wollen. Also wir waren aber eigentlich gerade bei der Wikipedia. Da steht, der Reißverschluss ist ein beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf Formschluss beruht. Es besteht aus zwei Seitenteilen mit Krampen, das sind diese kleinen Zähne, und einem Schieber, schweizerdeutsch Schlitten, also klar, in der Schweiz sagt man halt dazu Schlitten, das ist dieses Ding, was man dann rauf und runter zieht, mit dem die Krampen ineinander verhakt und wieder gelöst werden können. Man benutzt ja jeden Tag wahrscheinlich tausende Reißverschlüsse vom Ausziehen des Schlafanzuges oder vom Wechseln der Bettwäsche oder die Jacke oder die Schuhe oder. Aber so richtig, wie die richtig funktionieren, hast du dir das schon mal angeguckt? Also ich habe da so ein animiertes GIF gefunden. Ah, zeig mal. Da ist wie so ein mini kleiner Film, den haben wir auch verlinkt auf deradiowissen.de und dann durchhangeln zu Eine Stunde Netzbasteln oder einfach über Netzbasteln gehen oder über Twitter, da heißen wir auch Netzbasteln. Und da sieht man jetzt, wie sich zwei solche verzahnten Seiten miteinander verbinden, indem dieser Schieber da, der schiebt sich über die Zähne und die greifen dann so richtig schön ineinander und wenn er funktioniert, bleibt alles bombenfest. Es sieht aus wie so eine Weiche bei so einer Holzeisenbahn. Da kommen von oben zwei verschiedene Züge und die sind genau so gemacht, dass die Zähne dann ineinander greifen und dann kann man eben das Ganze nicht mehr auseinanderziehen. Wie es funktioniert, könnt ihr euch, wie gesagt, auch angucken. Jetzt gibt es Reißverschlüsse eigentlich schon seit über 100 Jahren. Irgendwie in den 1850ern wurden die zum ersten Mal erfunden, habe ich gelesen. Aber dann waren die erstmal noch schlecht und schwer. Genau das. Und dann erst so vor 100 Jahren, so um 1913 oder dann auch nochmal in den 20ern, wurde dann der Riri, der Rippen und Rillen, erfunden, der wurde patentiert. Das waren dann die ersten richtig benutzbaren Reißverschlüsse. Aber du hast noch was anderes gelesen? Genau, ich habe gelesen, dass erst eigentlich in den 60er Jahren der Reißverschluss sozusagen seine Hochzeit erfahren hat, weil dann erst der Kunststoffreißverschluss erfunden wurde, der eben viel leichter war als diese sehr schweren und nicht wirklich praktischen Modelle. Und wenn ihr jetzt einen Reißverschluss zur Hand habt, dann guckt mal drauf, weil auf den meisten steht auch drauf, wer den hergestellt hat. Auf jeden Fall. Welcher ist deiner? Bei meinem steht nichts drauf. Oh, meiner heißt Opti. Opti? Opti. Ja, das war vorhin in der Kurzwarenhandlung, da habe ich den noch besorgt. Das ist einfach nur so ein loser Reißverschluss. Hier vielleicht bei dieser, das ist ja mein Geldbeutel, auch schon ganz schön abgewetzt. Der ist neulich auch schon kaputt gegangen. Nee, da steht auch nichts drauf. Viele sind auf jeden Fall, die meisten kommen von der Firma YKK. Das steht für Yoshida Kukuyu Kabushibashisha oder so ähnlich. Aus Japan. Ich guck mal, ich habe hier einen YKK. Ah ja, genau. Das ist der größte Hersteller für Reißverschlüsse. Und die werden aber auch in Weimar-Wenkenbach bei Marburg und in Wuppertal hergestellt. Na sowas. Also da lernt man auf jeden Fall sogar wieder was über Deutschland bei den Reißverschlüssen. Typen, was gibt es alles für verschiedene Arten von Reißverschlüssen? Es gibt den offenen. Also es ist einer, wo man zwei verschiedene Seiten zusammen. Genau, wie bei deiner Jacke beispielsweise. Hm? Dann gibt es natürlich den geschlossenen, wie bei einer Hose. Ja. Dann haben wir auch wie bei deiner Jacke den Reißverschluss mit zwei Schiebern. Der lässt bei Schlafsäcken dann auch so, dass man den genau, die Füße von oben kann. Und unten öffnen. Ganz praktisch, aber ich habe festgestellt, tricky. Anfällig auf alle Fälle. Dann gibt es natürlich diese ganzen Reißverschlusszähne, die gibt es aus Metall. Das klingt dann eben so. Oder Kunststoff, klingt so. Die gibt es eben erst seit den 60er Jahren, diese Kunststoffteile. Gibt es anscheinend noch Aluminium. Ich glaube, das Metall ist eigentlich Messing, aber auch Aluminium. Und es gibt sogar eine Tasche, die ist nur aus Reißverschlüssen gemacht. Da werden diese spiralförmig aneinander gemacht. Genau. Ich weiß gar nicht genau, wie man das besser erklären sollte. Da wird einfach der Reißverschluss an sich verdreht und immer miteinander so lange vernäht, bis daraus dann eine röhrenartige Tasche entsteht, die sich dann komplett als einzelner Reißverschluss öffnen lässt und wieder schließen lässt. Ja, das ist ein Foto davon, verlinken wir auf dieradiowissen.de. Und jetzt gucken wir uns noch kurz an, welche Patienten wir alles heute dabei haben. Hier meine Laptop-Tasche. Das ist ein Neopren-Laptop-Sleeve, wo man das so reinschiebt. Da ist aber bei einem Reißverschluss das. Der hat auch so einen Doppelreißverschluss und da ist aber was abgekracht. Genau, und das ist nämlich ein Reißverschluss, der nicht aus diesen einzelnen Zähnen besteht, wie man beispielsweise, wenn man sich seine Jeanshose anschaut, da ist das meistens so. Da sieht man die einzelnen genau, Zähne. Genau, da hat man die einzelnen Zähne, aber dieser Reißverschluss besteht quasi aus zwei Spiralen. Da ist dann links und rechts sind die einzelnen Zähne, bestehen aus einem langen Kunststoff. Gelütfaden. Genau, der so lange ist mit dann außen rumgewickelt. Genau, ja, krass. Der wird dann quasi um ein textiles Band rumgewickelt und bei diesem Patienten ist jetzt dieses Reißverschlussband aus der Zahnspirale rausgerissen. Okay, da kümmern wir uns später nochmal genauer drum. Dann haben wir hier einen Schuh von meiner Freundin. Schöne Grüße. Wir versuchen den heute zu richten. Dann haben wir noch zwei Jacken von mir dabei. Eben die eine, wo dann unten dieser Einfädler nicht richtig funktioniert und dann noch eine andere, das ist auch nochmal ein Sonderfall. Ach, ich ärgere mich wirklich jeden Tag über das blöde Ding. Ja, dann sie mein sind so Geldbeutel, praktisch, aber auch anfällig. Dann mein Geldbeutel, da ist neulich das auch irgendwie auseinandergerissen, dann konnte ich es wieder zusammenstopfen. Das war auch sehr ärgerlich, weil dann wäre beinahe mein weniges Geld ganz verloren gewesen. Das sind also ein paar der Patienten, über die wir uns heute gleich hermachen wollen und die wir wieder gesund machen wollen. Heute bei Eine Stunde Netzbasteln mit Resi Springer und Moritz Metz. Bis gleich. Ritschratsch, hier ist Eine Stunde Netzbasteln, die Bastel- und DIY-Sendung bei die Radio Wissen am Mittwochabend mit Theresa Springer und Moritz Metz. Und wir sind heute das Kompetenzteam für Reißverschlüsse. Wir wollen heute verschiedenste Reißverschlüsse wieder gangbar machen, weil diese blöden Biester können richtig nerven, wenn sie mal nicht funktionieren. Wenn sie funktionieren, dann ist es wie bei allem, dann denkt man gar nicht dran, dass es sie überhaupt gibt. So, wir haben jetzt hier so eine alte Hose, die nur noch ein Stofffetzen ist eigentlich und wollen an der mal exemplarisch ausprobieren, was man machen kann, wenn der Reißverschluss eher klemmt. Und zu geht. Dieses Ding geht echt total. Jetzt klemmt er schon, siehst du? Ah. Oh, ja, es ist ein minderwertiges Produkt. Stimmt nicht vom Weltmarktführer aus Japan. Oder? Lass mal gucken. Resi zieht immer hin und her bei diesem Mini-Reißverschluss. Der ist nur 2 Zentimeter lang oder so. Und er ist auch ein No-Name-Produkt. Genau so sollte es nicht sein. Man stelle sich vor, das ist vielleicht die Hosentür und man ist gleich bei einem wichtigen Vorstellungsgespräch und die Hosentür geht nicht mehr zu, zum Beispiel. Da gibt es natürlich, damit sie gar nicht erst aufgeht, gibt es so Tricks, dass man einen Schlüsselring an den Reißverschluss oben hin macht und das Ganze dann noch in den Knopf einhängt. Das kann man machen. Was ich bei so, das war mir ganz neu, das hat mir das Netz neu beigebracht. Ich würde dann von der Rückseite des Reißverschlusses eine Sicherheitsnadel innen unter den Schieber anbringen, sodass der Schieber oder der Schlitten überhaupt nicht mehr an den Zähnen entlangrutschen kann. Und dass der gar nicht mehr runterrutschen kann. Nee, was natürlich nicht so praktisch ist. Deswegen war ich erfreut. Dann verliert der Reißverschluss ja seinen Zweck. Genau, dann geht er nicht mehr so leicht auf. Okay, also diesen ersten Patienten, diesen wirklich schwergehenden und dann schon wieder klemmenden, da kann man jetzt echt mit Kraft dran ziehen, aber dann geht er wahrscheinlich auch nur kaputt. Reißverschluss aus Metall, den wollen wir wieder geschmeidiger und gangbarer machen. Und dazu habe ich einen Trick gefunden bei Howcast, ein YouTube-Video, How to fix a stuck zipper. So, das Video läuft. How to fix a stuck zipper. Da wird jetzt gerade eine ähnliche Szene geschildert, wo eben auch ein Reißverschluss nicht mehr richtig aufgeht bei so einem Rollkragenpulli. Da sagen die, man braucht einen Stift, Seife. Und man soll daran so rumwackeln und dann erstmal den Stoff, der bei solchen Reißverschlüssen ja auch sich gerne reinzieht genau. Und dann unter den Schlitten rutscht, den soll den man dann kann man mit entfernen. Einer Pinzette entfernen oder leicht ziehen. Und dann finde ich eigentlich den elegantesten Trick, dass man nicht jetzt mit einem Ohrenstäbchen, mit so einem Wattestäbchen Olivenöl anbringt. Außerdem, wer hat schon immer Olivenöl und ein Wattestäbchen genau. dabei, ne? Im Gegensatz zu einem D-Radio-Wissen-Bleistift, den hat ja mal wohl jeder dabei die ganze Zeit. Ein ganz normal D-Radio-Wissen-grüner Bleistift und mit dem kann man nämlich, wie das auch in diesem Video erklärt wurde gerade, an dem Rand entlangfahren. An den Zähnen, genau. Man kann die Zähne sozusagen bleiern anmalen. Das ist aber eigentlich gar kein Blei mehr in diesen Bleistiften, sondern Graphit. Und jetzt male ich die so richtig ausführlich an. Und jetzt versuch mal, geht der Reißverschluss jetzt? Schwupp, viel leichter. Viel leichter. Genau, Reißverschlüsse, also erster Trick, kann man gut gangbar wieder Bestanden. Machen mit etwas Bleistiftmine. Und der nächste Trick wäre dann, wenn es immer noch nicht richtig funktioniert, kann man hier Silikonspray verwenden, das ist einfach so eine Spraydose. Mhm. Und davon setze ich jetzt mal ein bisschen an. Jetzt kriegt natürlich gleich die Hose Flecken. Bei der ist es jetzt egal. Also damit muss man vorsichtig sein. Es riecht jetzt hier auch ganz anders bei uns im Radiobüro. Und aber butterweich. Okay, Olivenöl wäre auch noch eine Lösung. Also man kann diese Reißverschlüsse eben schmieren. Das ist auf jeden Fall was, was wir im Netz gelernt haben. Und das nächste habe ich im Netz bestellt. Das ist eine Lösung dafür, wenn bei einem Reißverschluss dieser kleine Griff abgekracht ist. Das passiert ja auch öfters mal. Da zieht man ein bisschen zu fest daran. Und dann muss man da so mit dem Finger viel komplexer ranlangen, bis man den dann wieder auf- und zukriegt. Und die einfachste Lösung dafür aus dem Netz? Aus dem Netz und auch von mir schon längst gewusst, einfach eine Büroklammer durch diese kleine Vorrichtung am Schieber oder am Schlitten schieben und schon hat man wieder einen funktionsfähigen Reißverschluss. Genau, das ist eigentlich ganz elegant, sieht aber halt so ein bisschen bastelig aus und so einem basteligen Büroklammer, Karl der Klammer Dings, sondern dann braucht man Zipper Repair, as seen on TV. Das habe ich auch im Netz bestellt für 3 Euro oder so. Das sind so verschiedene Griffe, die man eben genau auf solche Reißverschluss-Schnupsis wieder drauf machen kann. Genau. So ähnlich wie eine Büroklammer, aber eben noch mit einer anscheinend richtig mit Fernsehwerbung. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre diese Dauerwerbesendung, in der die Dinger präsentiert wurden, schon nicht mehr richtig, also als wäre die eher aus den 80er oder 90er Jahren. Die Verpackung ist schon so ein bisschen vergilbt, aber es wurde noch verschickt und es ist tatsächlich bei Amazon Platz Nummer 1 in der Kategorie Reißverschluss. Bestseller. Das ist also anscheinend sehr praktisch und da muss man jetzt diese Packung aufmachen. Genau. Das sind dann hier so Plastikgriffchen. Und ein Metallteil in der Form von einem U. Genau, und das schiebt man jetzt wohl durch diese Öse des Reißverschlussschlittens durch. Und dann soll man... Setzt man das wieder auf. Puck, während du die Anleitung liest, habe ich es geschafft. Ah, du hast es schon geschafft. Ja. Jetzt ist also ein neuer, schöner Nupsi zum Ziehen an dieser Mikrofontasche dran. Und das war unsere erste Reißverschluss-Reparierrunde. Hören Sie mal, wie schön das funktioniert. Es fasst sich auch gleich wieder viel besser an. Ja, von der Handhabbarkeit funktioniert es doch besser als der Büroklammern-Trick. Genau, es fasst sich einfach schöner an und man hat mehr so den angenehmen Effekt beim Öffnen dieses Reißverschlusses, als wäre das nicht so eine Bastellösung. Das Glücksgefühl beim Öffnen eines Reißverschlusses. Ach, ja, schön. Man muss auch sich mal über die kleinen Dinge freuen. Das ist eine Stunde Netzbasteln. Guten Abend, hier eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Wir sind immer noch am Reißverschlüsse reparieren und Resi, wir haben uns ja so eine ganze Liste gemacht von verschiedenen möglichen Defekten, die an Reißverschlüssen auftreten können. Und hier haben wir das Schlimmste. Eine der nervigsten Angelegenheiten ist, wenn, das ist jetzt hier so ein Reißverschlussbeutel, wie ich Dutzende von denen benutze und habe, das ist sogar zufällig mein Geldbeutel. Und das ist einer der schlimmsten Fehler ist eben, wenn... ist, wenn der Schlitten über die Zahnreihen gleitet und man denkt, der Reißverschluss ist geschlossen, aber Pustekuchen, oben und unten ist er immer noch offen. Das genau. ist doch das, das Grauen. Das ist echt richtig nervig. Das nervt auf jeden Fall, wenn der Reißverschluss so kurz hält und dann plötzlich wieder so schwupps ist und dann ist er wieder offen. Eine sehr ärgerliche Angelegenheit. Und diese gleiche Angelegenheit wird auch beschrieben in verschiedenen YouTube-Videos. Da haben wir uns mal zwei rausgesucht und auch die Lösungsansätze dazu. Das erste ist von Rainer Meichin bei YouTube. Zwei Möglichkeiten, neuen Reißverschluss einnähen, was hier sehr schwierig ist und die meisten Menschen auch nicht können, oder Jacke wegschmeißen. Der zeigt da so eine Jacke, wo eben auch so dieses Problem auftritt, dass der Reißverschluss nicht mehr seine Wirkung tut. Die andere Alternative möchte ich hier nun zeigen. Hier ist so, eine Wasserpumpe. Und dann ergreift jetzt hier zu einer Zange, so ähnlich macht es jemand anders, nämlich Christian Hans aus Nürnberg oder Augsburg oder so. Und werde den Schlitten jetzt biegen und zwar so in dem Bereich. Es ist alles recht verschwommen, ne? Der redet jetzt ja über sein YouTube-Video und da sieht man halt so, wie er da an diesem Reißverschluss rumfummelt. In seinem Heimwerkerstudio. Genau. Lustig ist auch bei diesem Video, dass im Hintergrund ein Bohrhammer hantiert. Der Reißverschluss ist halt weiterhin kaputt oder man muss einen neuen reinmachen. Ja, der Christian ist auf alle Fälle professioneller Handwerker mit Messschieber. Der hat auch eine gute Schraubzange, die schon gut benutzt ist. Genau. Die beiden Videos verlinken wir euch auf jeden Fall auf dieradiowissen.de, eine Stunde Netz durchklicken oder netzbasteln.de direkt. So, jetzt hört man nur noch den Bohrhammer hier von Christian Hans, der da dieses Tutorial, wie man Reißverschluss reparieren kann, reingestellt hat. Und der presst den jetzt hier an den Querseiten, sagt man da so, oder an den Längsseiten. An den Längsseiten des Schlittens. Presst er den Reißverschluss zusammen mit einer Schraubzwinge. Wir haben jetzt hier nur eine Kombizange, es ist aber auch ein sehr kleiner Reißverschluss. Diesen Geldbeutel habe ich übrigens mal gekauft in Hongkong. Es wäre schon schön, wenn der wieder funktionieren würde. Ja. Und jetzt pressen wir mit einer Kombizange, also diese mittelgroßen Zangen, und drücken jetzt diese beiden Seiten von dem Reißverschluss mit einer Zange sehr fest zusammen, hoffentlich nicht zu fest. Nee, auf die Finger aufpassen, sagen genau, auch die Herren im Internet. Ja, die übernehmen keine Garantie. Ah, so, jetzt ist es hier fest zusammengedrückt, diese beiden Seiten, und? So ist es immer. Da findet man eine vielversprechende Anleitung im Netz. Vielleicht müssen wir noch weiter zusammenpressen. Es schließt immer noch nicht richtig, verdammt. Nee, probier nochmal. Okay, man soll ja auch nicht beim ersten Mal gleich aufgeben. Nee. Also wir drücken wieder diese beiden Flanken des Reißverschlussschlittens richtig. Jetzt drücke ich mal noch fester. Ups, das war nicht mein Finger. Okay. Jetzt hat es irgendwas ein bisschen zerrissen. Jetzt bewegt er sich nur noch ganz schwer. Und jetzt ist er, glaube ich, ganz hinüber. Ich glaube, wir haben ihn zu fest gedrückt. Oh nein, ja. Du hast den Schlitten zerknackt. Oh weia. Gut gemeint. Hm. Aber, tja, jetzt ist der Schlitten tatsächlich so zerknackt, dass er nur noch auf einer Seite von diesem Reißverschluss entlang slidet, entlang rutscht. Und das hilft nicht so richtig viel. Aber vielleicht können wir das Ganze ja trotzdem doch wieder noch hinkriegen. Wir haben ja hier noch ganz viel Equipment. Genau, ne? Ich habe nicht nur den Topseller, diese Nupsis-Griffe für den Reißverschluss im Internet bestellt, sondern noch so ein 22-teiliges Reißverschluss-Reparaturset. Das hat auch irgendwie 6 Euro gekostet. Genau, das ist für Röcke, Strickjacken und Jacken. Wir versuchen es mal an deinem Portemonnaie. Ja, genau, da sind in dieser Packung verschiedene solche Reißverschlussschlitten dran, in großen und in kleinen. Genau, verschiedene Farben. Haben, schau mal, der hier könnte ungefähr die Größe haben. Zeig. Der muss ja die richtige Größe haben, weil ansonsten kann der Schieber die beiden Zahnreihen ja nicht gescheit zusammenschieben. Genau. Schauen wir doch nochmal in die Anleitung. Den Reißverschluss mit beiden Händen festhalten und den Schieber mit dem Zeigefinger weiterschieben. Aha. Wie der Schieber aber genau eingefädelt werden soll, erzählt uns die Anleitung nicht. Das gestaltet sich schwieriger. Wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. ARD-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Das gestaltet sich wirklich schwierig. Dein chinesisches Portemonnaie ist einfach jetzt über den Jordan. Glaube ich, ein hoffnungsloser Reißverschlussfall. Okay. Also das hat nicht geklappt. Ich kann dir noch die Bewertungen vorlesen von diesem Reißverschlussreparaturset, 22-teilig mit verschiedenen Schiebern. Die hilfreichste Kundenrezension ist eine, da sagen 8 Leute, es stimmt das. Ich habe das Set gekauft zur Reparatur einer Jacke, denke, die Ersatzteile sind viele Jahre zu alt und für heutige Reißverschlüsse nicht mehr zu gebrauchen. Daher würde ich das Set nicht mehr kaufen und es auch niemandem empfehlen. Na? Keine Ahnung, ob das stimmt. Wir haben aber auf jeden Fall noch genügend andere Patienten hier in unserer Reißverschlussklinik bei Eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Tja, immer kann man nicht Erfolg haben, Resi, beim Basteln. Nicht. Man muss dann auch immer wieder lernen und dann merkt man, dass wenn man mit der Zange zu fest drückt, dass dann der Schlitten kaputt geht und dass dann alles noch viel schwieriger wird beim Reißverschluss reparieren. Darum geht's heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und zu Gast ist Resi Springer aus dem Netzbastel-Kompetenzteam. Du bist Werklehrerin und Schneider, gelernte Schneiderin, ne? Ganz genau. Genau. Dann zeige ich dir jetzt mal unseren nächsten Reißverschlusspatienten, nämlich hier meine Kordjacke, die habe ich vor 12 Jahren mal in Toulouse in einem Secondhand-Laden gekauft. Und da ist der Reißverschluss, der vorne die Jacke schließt, der ist leider ausgeleiert. Das ist auch so einer, der sich in 2 Teile teilen lässt. Und dann ist ja immer unten dieses kleine Metallstückchen, dieses Stäbchen, was man in den anderen Reißverschluss reinschiebt, damit man dann zuziehen kann. Ganz genau, das ist quasi die Spirale und dieses Stiftchen ist aus dem textilen Band herausgerissen. Okay, das ist echt nervig, auch wenn ich mit der Jacke Fahrrad fahre, dann weht immer der Wind total rein, deswegen ziehe ich sie schon gar nicht mehr an. Aber eigentlich würde ich die gerne anziehen, weil ich die sehr gerne mag. Klassischer Fall für eine Reparatur. Ich mache gerade Fotos von der Stelle, während ich rede. Die genau. Seht ihr auf netzbasteln.de oder auf dieradiowissen.de. Was würde man da jetzt machen, Resi? Also, ich glaube, ich würde versuchen, diesen spiralförmigen Reißverschluss, also diese Zähne, die in einer langen Spirale an das textile Band, an dem textilen Band befestigt sind, mit Nadel und Faden ganz einfach wieder an das textile Band heranzunähen. Okay, dafür warst du gerade extra im Nähgeschäft und hast Zubehör besorgt. Ganz genau, ich habe ein paar einfache Nähnadeln gekauft und ein buntes Fadenset, was auch für die Reise ganz super okay. ist. Immer alle Farben da. Das sieht echt total super aus. Das ist so ein kleines Döschen, in dem ganz viele bunte verschiedene Fäden drin sind. Das sieht fast schon chaotisch aus. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass man die da jetzt rausnehmen kann. Doch, kann man. Ich habe gehört, deine Mutter schwört darauf. Meine Mutter schwört darauf. Ach, das gibt hier so eine Matte. Ja, das ist quasi ein, ach, gleich ein Foto zeigen. Ein langes gewebtes Fadenband. Und man kann sich dort die passende Farbe einfach herausziehen. Welche okay. Farbe hat deine Jacke? Sieht aus wie so ein Inka-Armband, was man in den 90er Jahren um den Arm getragen Stimmt. hat. Aber es ist natürlich total praktisch. Die Jacke hat so ein dunkelblau-schwarz, würde ich sagen. Na dann, guck, ich habe schon die passende Farbe gefunden. Ja. Und dann und die kann man da jetzt zieht aus man dieser Matte rausziehen. Und man hat einen Faden. Stimmt, Faden. Und dieses Stück reicht auch aus, um mal schnell so eine Reparatur zu machen. Genau, einen Knopf kannst du annähen, das ist 40 cm lang ungefähr. Und jetzt suche ich mir noch die passende Nähnadel, Handnähnadel. Macht man in der Schneiderei heutzutage noch viel mit der Hand oder ist das alles mit einer Nähmaschine? Also das würde ich sagen, kommt auf den Schneider drauf an. Ein Herrenmaßschneider, der näht auch noch viel mit der Hand, aber ansonsten wird eigentlich das meiste mit der Nähmaschine gemacht. Aber vor allen Dingen für solche filigranen Arbeiten wie den Reißverschluss zu reparieren, geht das eigentlich mit der Maschine gar nicht. Deswegen ist es gut, wenn man doch auch zu Hause noch eine Nadel und einen Faden hat. Wie machst du es immer mit dem Einfädeln von dem Faden ins Nadelöhr? Ein bisschen anfeuchten und dann? Genau, Faden einfach ein bisschen anlecken und dann durch das Nadelöhr durchschieben. Das klappt eigentlich ganz gut. Es gibt ja auch diese komischen Einfädelhilfen aus Draht, aber ja, es geht ganz gut. Ja, aber mit etwas Übung. In unserem Alter geht es noch. Das geht noch. Okay. Ich werde jetzt versuchen, die Spiralzähne. Achso, die nähst du sozusagen, die umschlingst du genau, jetzt einzeln. Genau, weil das ist ja eine Spirale und man kann also die wieder festnähen. Ich hoffe es. Guter Trick. Hast du das auch im Netz gelesen oder hast du dir selber ausgedacht? Nein, das habe ich mir selber ausgedacht, okay, weil ich mir den Reißverschluss genau angeguckt habe. Und zu diesem Patienten hat das Netz noch nicht so viel hergegeben. Okay, ja. Resi näht hier weiter. Das kann man leider nicht hören. Das ist so leise. Ah, der Faden macht ein gutes Geräusch. Ja, ich bin noch dabei. Ich habe jetzt schon, also die Zähne habe ich wieder an der Jacke befestigt. Allerdings ist leider am Ende des Reißverschlusses an dem... dieser Nase, die in den Schlitten reingeschoben wird. Genau. Das ist quasi ein Metallteil, was zusammengebogen ist und da drin steckt eigentlich auch eben dieses Textilband des Reißverschlusses. Und das ist aber schon weggerissen. Genau, das ist weggerissen und hat sich auch schon völlig in seine Einzelteile zerlegt. Da kann ich gar nicht mehr so viel nähen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, man könnte da so ein Stück Blech nehmen von zum Beispiel einem Feuerzeugoberteil, was sich so Punker immer an die Lederjacken machen. Oder von einer Cola-Büchse. Stimmt. Um sich da so ein eigenes neues Blech, was vielleicht auch ein bisschen dicker ist, anzufertigen. Aber es müsste halt ganz genau die gleichen Maße haben. Genau, und in deinem schönen Reparaturkit von Amazon, da ist gerade dieses Teil auch nicht dabei. Mhm, ja. Ne? Leider ein bisschen zu altmodisch, dieses Reparaturkit. Wir können doch hier von einem Teelicht das Blech nehmen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu instabil. Ja, und das muss ja auch immer die gleiche Größe haben wie der Schlitten selber. Sonst passt das ja nicht ineinander und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das hier zum Blech von dem Teelicht, das habe ich hier mal genommen, aber das ist zu, schau mal, das ist zu lapprig. Ist nicht stabil genug, glaube ich. Nee, das ist ja quasi nur wie eine dickere Alufolie. Ja, das reicht das nicht aus. Das besteht den Test auch nicht. Oh, ich and now glaube, it works. Now it der Reißverschluss works. Schließt sich zum ersten Mal seit gefühlt 10 Jahren, schließt er sich wieder. Jetzt ist er wieder auf. Von der blauen Franzosenjacke. Und? Ist auf jeden Fall viel besser schon befestigt. Jetzt könnte man auf der anderen Seite es noch festnähen, aber diese Sache mit dem Festnähen über diese Spiralreißverschlusssache, die hat geklappt. Und das hast du selber erfunden. Das habe ich justamente erfunden. Müsste man direkt ins Netz stellen. Wir machen das einfach auch. Machen wir ja auch. Netzbasteln.de ist der Link. Der führt dann direkt wieder zu deradiowissen.de und da sind auch all die Fotos. Bei Facebook und Twitter findet ihr uns auch unter dem Namen. Und da seht ihr dann ein Foto, wie Resi hier schnell mal diesen Reißverschluss von meiner jahrzehntealten Jacke repariert hat. Vielen Dank dafür. Kein Problem. Hallo, hier ist die Reißverschlussklinik in Berlin-Neukölln im Radiobüro, aka eine Stunde Netzbasteln, euer Bastelmagazin bei die Radio Wissen. Und Theresa Springer und ich, wir basteln gerade an Reißverschlüssen rum und versuchen die zu reparieren. Jetzt haben wir gleich zwei Fälle noch, die wir jetzt versuchen gleichzeitig in Stereo zu bearbeiten. Genau. Du hast den Schuh von meiner Freundin Miriam. Der hat ein ähnliches Problem wie gerade die Jacke, die du hingekriegt hast, oder? Der hat ein ähnliches Problem, dass auch hier wieder diese spiralförmigen Zähne aus dem textilen Band gerissen sind. Und ich habe gedacht, wir probieren da mal was Neues und nutzen gleich nochmal dieses nicht den Test bestandene Reparaturset mit den verschiedenen Schiebern und geben ihm eine neue Chance. Und was machst du da jetzt? Ich nehme dieses Endstück. Okay, das ist so ein Endstück, was über dem Reißverschluss, was da definiert, wo er halt dann nicht mehr weiterfahren genau. kann. Genau, und man kann eben je nach Produkt, wenn der Reißverschluss, hier ist er ja am unteren Ende ist er kaputt, so ungefähr 1,5 Zentimeter. Das geht, also das ist und so ein schwarzer Lederstiefel, Knöchel hoch und ganz unten hat er ein Problem, da ist der wohl mal offen getragen worden und dann war zu viel Zug auf dem Reißverschluss und dann haben sich da unten die Zähne so verbogen, dass wenn da der Schlitten in diesen Bereich gerät, dass er dann da festklemmt und nicht mehr richtig zugeht und genau, und ich würde sagen, auf jeden Fall Probleme. Wir nehmen jetzt hier so ein Verschlussteil vom Reißverschlusszubehör und setzen dieses quasi knapp über die defekte Stelle an, sodass wir den Reißverschluss im Endeffekt verkürzen und die defekte Stelle ausklammern. Okay, dann wird die einfach weggemacht und es gibt noch als netten Nebeneffekt eine kleine Goldapplikation an diesem schwarzen Lederturnschuh. Und das ist ziemlich elegant. Jetzt brauchst du wahrscheinlich eine Zange, um das von der anderen Seite weg zu festzudrücken. Mal sehen, ob ich da überhaupt rankomme. Und was machst du, Moritz? Ich habe hier meine andere Winterjacke, die habe ich mal in New York gekauft. Das ist richtig krass kalt und das ist eigentlich eine Bauarbeiterjacke von so einer bekannten Bauarbeitermarke in den USA, die aber in Deutschland eher so eine modische Marke ist. Und die Jacke hat damals irgendwie $70 gekostet und hat mich durch schon so viele Winter- und Kälteeinbrüche getragen. Ist immer wieder total super, aber jetzt ist der Reißverschluss unten kaputt und mich ärgert es total, weil die ist noch, obwohl sie 10 Jahre alt ist, alles ist in bester Qualität und in bester Ordnung. Hält einfach, ist halt Arbeitskleidung. Aber dieser Reißverschluss hier, der ist aus Metall. Und der hat hier einen Zahn, der ist so ausgeleiert, der hängt da nicht mehr so richtig dran und dann fährt es nicht mehr richtig zusammen und dann geht der Reißverschluss unten nicht mehr auf oder zu. Und dann muss ich auch immer mit offener Jacke rumlaufen oder eben, wenn ich irgendwo ankomme, mir die Jacke über den Kopf ziehen, wodurch dann alle Sachen, die ich in den Jackentaschen stecken habe, rausfliegen. Das ist also auch total nervig. Da habe ich echt geflucht und wegen dieser Jacke habe ich eigentlich beschlossen, wir machen mal eine Reißverschlussreparatursendung. Ich habe es jetzt nochmal geöffnet gekriegt und man sieht hier dieser zweite Zahn von unten. Der sitzt nicht mehr so richtig fest und der ist irgendwie verschoben. Was machen wir jetzt da? Naja, das ist, ich glaube, das ist der heutige Härtefall. Ja. Da hat das Internet immer geraten. Reißverschluss ersetzen. Das heißt aber dann, dass man hier diese Nähte aufmachen muss. Alle. Und dann diese tolle, ziemlich wasserdichte Jacke nicht mehr so wasserdicht ist. Also, bescheuert. Reißverschluss einsetzen bei einer Jacke, die auch noch hier einen Futterstoff hat, ist Tatsache für den ungeübten Näher eine ziemlich große Herausforderung, würde ich abraten. Du hast wahrscheinlich auch keinen Bock, das zu machen. Ich versuche das hier mal mit Silikonspray zu machen. Da kann ich zu so einem Änderungsschneider gehen, der macht das dann schon. Aber der jetzt, macht es. Aber wir wollen es ja selber probieren. Also ich würde sagen, diesen kleinen Zahn, der da nicht richtig sitzt, der kleine Zahn, der so viele Probleme macht, den versuche ich jetzt mal festzudrücken wieder mit einer Spitzzange. Vielleicht wird das Problem dadurch schon gelöst. Vielleicht. Vielleicht, aber du sagst es eher so zweifelnd. Ja, ne? Und außerdem könntest du auch nochmal mit dieser kleinen Zange an meinem Patienten vielleicht nochmal ansetzen, weil ich schafft es Tatsache gar nicht, dieses Endstück gescheit zusammenzudrücken, weil... Ah, da kommt man nicht richtig hin, weil da nämlich dieser Schuh da drüber sitzt, zeig mal. Genau, weil das ist schon auch tricky an der Stelle. Ja, da muss man jetzt hier diese beiden durchgeschobenen Teile des Endstücks irgendwie zusammenpressen, dass die sich da drin verankern und nicht wieder rausrutschen können. Sonst ist die schöne Reparatur ja ganz schnell wieder dahin. Ja, aber das sieht doch schon ganz gut jetzt aus. Ich biege jetzt diese Zähne, von denen es eigentlich auf jeder Seite 2 gibt, einzeln rüber. Genau, das zusammengedrückt. Von der Innenseite des Schuhs. Hast du es geschafft? Noch nicht so richtig. Fummel, fummel. Ich glaube, das ist jetzt in Ordnung. Es sieht auf alle Fälle so aus. Und ich muss sagen, von der Optik her sieht es jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Genau, dieser Schuh ist jetzt einfach repariert mit einem goldenen Stück, was dafür sorgt, dass der Reißverschluss nicht mehr ganz nach unten aufgehen kann. Aber auch das, muss ich sagen, war jetzt kein einfaches Manöver. Nee, das war auch nicht so einfach. Zeigt sich also, Reißverschlüsse reparieren ist man nicht so schnell getan. Nee, pain in the ass, würde ich sagen. Ja. Das nervt echt. Es gibt auch dieses Wort, die geplante Obsoleszenz. Das ist, wenn Waschmaschinen genau nach Ablauf der Garantie kaputt gehen oder Computer. Und ich glaube, Reißverschlüsse sind dabei schon auch gute Erfüllungshelfer. Ja, die sind ganz weit vorne dabei. Siehst du ja an deiner Jacke, die ist noch tipptopp. Ja. Und aber dieses eine Zähnchen, ja, das schwächste Glied in der Kette. Ja, genau. Das, damit kann man das echt gut vergleichen. Das ist so eine Anreihung von ganz vielen solchen Zähnchen. Und eins macht so ein bisschen Mucken und sitzt nicht mehr ganz gerade. Oder vielleicht sind es auch schon mehrere. Aber auch da liegt es daran, dass ich nicht schnell genug reagiert habe und diese Zähnchen nicht schon vorher mal pfleglicher behandelt habe. Weil natürlich ganz unten an dieser Kante, da ist die Jacke natürlich am meisten belastet, ne? Ja, und wenn man den Reißverschluss unten einfädelt, wird der natürlich auch an dieser Stelle am meisten gefordert. Ich drücke hier noch ein bisschen rum an den Reißverschlusszähnen und versuche die mit der Zange nochmal festzudrücken. Kräftig. Ganz fest. Und jetzt ist dieser Abstand von diesen Zähnen wieder besser geworden. Ja, ich finde, man kann hoffen. Es könnte sein, dass es jetzt klappt. Jetzt mache ich noch schnell ein Foto und dann... Ich finde, man kann auf alle Fälle schon mal festhalten, mit problematischen Reißverschlüssen nicht zu lange warten. Wirklich. Ja, lieber in der U-Bahn schon mal alles einquarzen. alles ja. Einölen mit dem Bleistift. Da öffnen sich völlig neue Nutzen für den Bleistift. Jetzt bin ich echt gespannt. Das große Finale dieser Sendung. Jetzt machen wir noch ein bisschen Silikonspray drauf. Unser Problempatient. Und vielleicht ist meine Jacke gleich wieder ganz und dann wird es schön warm, wenn ich wieder rausgehe. So, jetzt schiebe ich die beiden Reißverschlussseiten ineinander und ziehe diesen Schlitten hoch. Kennt ja jeder. Ui. Ah, wir haben es geschafft. Dieser Reißverschluss ist auch wieder gängig geworden. Also, man muss nur ganz genau und in Ruhe sich das Ganze angucken. Dann kann man es wieder hinkriegen, bei manchen Reißverschlüssen zumindest. Ja, das war jetzt also die 24. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Vielen Dank an euch fürs Zuhören bei dieser doch sehr ruhigen und gemütlichen Sendung. Vielen Dank, Resi, fürs Mithelfen. Danke auch. Auf jeden Fall haben wir was gelernt. Reißverschlüsse sind schon Biester, aber man kann sie... Aber sie sind teilweise noch zu retten. Und mit dieser guten Nachricht entlasse ich euch in den Abend. Wir hören uns wieder am 25. Februar. Da geht es dann um Raumakustik und wir bauen eine Studio-Sprecher- und Gesangskabine. Bis dahin, tschüss, sagt Moritz Metz. D-Radio Wissen.